We are still on the topic of understanding Christ's kingdom. Es geht noch immer über das Thema, das Königreich von Jesus Christus verstehen. I don't know how long we are going to be here. Ich weiß nicht, wie lange wir mit diesem Thema weitermachen werden. We might go out of it a little bit, but we are still coming back. Because the kingdom is about understanding the kingdom. Das Königreich von Gott muss verstanden werden. He want us to understand him. Er möchte, dass wir ihn verstehen. If we go to Matthäus 13. Let us go to Matthew 13. Praise the Lord. Halleluja. You are welcome in Jesus' name. Halleluja. Matthäus 13. Praise the Lord. Halleluja. Matthäus 13. I will do, please. Verse 19. He said, when anyone heareth the word of the kingdom. If you hear Christ. Wenn du Jesus Christus hörst. The words of the kingdom is Christ himself. Die Worte vom Königreich sind Christus selbst. It is the truth. Das ist die Wahrheit. Nothing is greater than the truth. Nichts ist größer als die Wahrheit. The truth is Christ himself. Die Wahrheit ist Christus selbst. He said, I am the way, the truth and the life. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Praise the Lord. Halleluja. The truth that he said that if we know will make us free. Die Wahrheit, die uns frei machen wird, wenn wir sie erkennen. You know, if we really know Jesus, we are free from wenn the lies of Satan. Jesus wirklich kennen, sind wir frei von den Lügen des Satans. If we really know Jesus, we are free from the lies of the flesh. Sind wir frei von den Lügen des Fleisches. We are free from the lies of religion. Frei von den Lügen von Religion. If we really understand the kingdom of Christ. Wenn wir wirklich das Königreich von Christus verstehen. He said, when anyone heareth the word of the kingdom and understandeth it not. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht. He wants us to understand his kingdom. Er möchte, dass wir sein Königreich everything verstehen. Alles. Paul said, I hide nothing from you. Paul hat gesagt, dass er uns nichts verbirgt. He did not hide. He said, I did not hide anything from you. Ich habe vor nichts versteckt. So also I've learned never to hide anything from you. Genauso wie ich lerne nichts vor euch verborgen. Any of the truth he revealed to me. Jegliche Wahrheit. Say to you. Offenbare ich euch. Praise the Lord. Halleluja. When anyone heareth the word of the kingdom and understandeth it not. Then cometh the wicked one, as Satan. Who's the Teufel? And casteth away that which was sown in his heart. You know the little that you can even get. Das Kleine, was du bekommen kannst. You know if you do not allow it to be rooted in you. Wenn du nicht zulässt, dass es in dir verwurzelt ist. You know what you understand, nobody can take it away from you. Das, was du verstanden hast, kann dir niemand wegnehmen. But what you don't understand. Was du nicht verstehst. Before you go from here to here, it's over. Es ist wieder weg. He said, the wicked one cometh and take it away from his heart. Der Böse raubt das, was in seinem Herzen gesät ist. Why? Wieso? Because he did not understand. Weil es nicht verstanden hat. The problem is not Satan. The problem is understanding. Das Problem ist nicht der Teufel, das Problem ist das Verstehen. Halleluja. You see, the problem is understanding. Das Problem ist Verstehen. Satan has been defeated. Der Teufel wurde besiegt. But the understanding, if you do not understand, wenn du nicht verstehst, Satan is powerful. Ist der Teufel kraftvoll. He loves when God's children do not understand the kingdom. Er liebt es, wenn Kinder Gottes das Königreich nicht verstehen. All he wants from us is to understand religion. Alles, was er von uns will, ist, dass wir Religion verstehen. He wants us to understand the system of this world. Das System dieser Welt verstehen. You know, you understand that once you touch somebody that is sick, you are going to be sick. Dass wir an Ansteckungsgefahr glauben. You see, understand that But if you don't read very well, you will fail. Dass wir an glauben, dass wenn wir nicht lernen können, nicht bestehen. He will not allow you to know that, you know, meditate in my word both day and night. That is how you prosper. He will prevent you from understanding that. Er will nicht, dass du verstehst, dass du Tag und Nacht über Gottes Wort nachsinnen sollst. He will push you to understand that. It's over time, that is your freedom. Zu denken, dass Überstunden deine Freiheit bedeuten. Walk and walk and walk. Viel zu arbeiten, was das Freiheit ist. He really wants you to understand the system of this world, that's Satan. Er möchte, dass wir das System dieser Welt verstehen. He wants you to know what is everything that is happening in this world. Der Teufel will, dass wir alles verstehen und sehen. Wir sollen das, was auf dieser Welt passiert, wissen, darüber nachsinnen. Allow them to be in your soul. Zulassen, dass das in unserer Seele ist. It doesn't matter if you are born again. Egal, ob ihr wiedergeboren you can't be born again in your spirit. Du kannst wiedergeboren sein. But your soul, allow it to be. You see, allow it to be the understanding of this world. Aber lass zu, dass du das Verständnis dieser Welt hast. Satan have got you. Dann hat der Teufel dich schon bekommen. Praise the Lord. Hallelujah. Because you are going to prosper as your soul prospered. Denn du wirst gelingen haben, so wie deine Seele gelingen hat. You are going to be in good health as your soul is. Du wirst die Gesundheit deiner Seele haben. Without you know that, you see, prosperity is not coming from outside, from that job, outside. Damit erkennen wir, dass dieser Reichtum nicht von diesem He's coming from inside. Kommt, von innen kommt. And that's why the Bible said, as a man thinketh in his heart, so wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. If you think you are poor, you will be poor. Wenn du denkst, dass du arm bist, dann wirst du auch arm sein. If you think that, why can I not? Why can I not bless the house of God? Wenn du dich bemitleidest, weil du das Haus Gottes nicht segnen kannst, dann ist der Grund, weil du immer denkst, dass du nichts hast. Because I don't have. You see, that is what you have in your mind. Das hast du in deinen Gedanken. And that is what you say to people. Und das sagst du auch Leuten. That is what you say to yourself. Sagst du auch zu dir selbst. And you wonder why you don't have. Und du wunderst dich, weshalb du nichts hast. You know. Let me not go there. Praise the Lord. Hallelujah. Today we will continue with the Old and the New Testament. Heute geht es weiter mit dem Alten und dem Neuen. To know the difference between both. Den Unterschied zwischen beiden zu erkennen. You know, Hebrew 9 said, you know, he explained, he told us what Testament really means. In Hebräer 9 steht, was das Testament wirklich bedeutet. Testament. Testament. If you can understand it, then you can understand, you know, Jesus, he always used the natural to help us to understand the supernatural. Jesus benutzt immer das Natürliche, damit wir das Übernatürliche verstehen. You know, he said, the sower sow in the word. You see, sow the seed. Ein Seher sät das Wort. That is where we read some minutes ago, you see. That is Matthew 13. A sower sow the seed. In Matthäus 13, ein Seher sät das Wort. You know, as a sower sow the seed, he used it to, you see, the natural. You see how you sow the seed in the natural. He used it to teach us how to sow in the supernatural. Damit zeigt er uns, wie wir im Übernatürlichen sehen. That the seed is the word of God. Dass der Same das Wort Gottes. That the ground, that the sower sow the seed is your heart. Und dass dieser Boden dein Herz ist. You saw the word of God in your heart. Du siehst Gottes Wort in deinem Herz. Just like Mary saw the word of God in her heart. Genauso wie Maria das Wort Gottes in ihr Herz gesehen hat. You know, she said, let it be unto me according to your word. Can you remember? Es soll so passieren wie nach deinem Wort. You know, the seed. You know, the seed. You saw, she saw the seed. Sie hat den Samen gesehen. She allowed the seed to be sown into her. Sie hat zugelassen, dass der Samen in sie hineingesät wird. Und so haben wir den Sieg im Königreich von Christus. Praise the Lord. Halleluja. See how the victory is to come out. Wie der Sieg rauskommen sollte, indem wir den Samen sehen. The seed in your heart, the word of God. Samen deinem Herzen, das ist Gottes Wort. Das wahrhaftige Wort Gottes. Hebräer 9. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Hallelujah. Let us read from 15. He said, and for this cause, he is the mediator of the New Testament. 15. If you want to understand it properly, we read from 11. Let us read from 11. Yes, but Christ being come, and high priest, of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building. It's no longer of the natural building. Das ist mir das natürliche Gebäude. It's no longer about things. Es geht nicht mehr um Dinge. It's now about you and Christ. Sonst geht um dich und Christus. Your body is now the temple. Dein Körper ist jetzt der Tempel Gottes. Verse 12. Neither by the blood of goat and calves, but by his own blood, God's blood. Das Blut von Gott. He entered in once into the holy place. He entered into it once. Ein für alle Mal ist er in das Heilige. And that's why repentance is once. Deswegen ist die Buße einmalig. And that is why you don't pray, forgive me, forgive me, forgive me. Deswegen betest du nicht ständig um Vergebung bei Gott. All you need to do is just thank him for forgiving you. Du musst dich einfach bei ihm bedanken, dass er dir vergeben hat. Praise the Lord. Halleluja. You know, before this time, religion have taught us how to beg for forgiveness. Religion hat uns gezeigt, wie wir um Vergebung flehen. Before you pray, ask for forgiveness. Bevor du betest, bitte erst um Vergebung. Before you pray, that is sin consciousness. Aber es ist ein ständiges Sündbewusstsein. Our heart, our mind should be on, he has paid it. Aber unsere Herzen und Gedanken sollten auf, er hat den Preis bezahlt. All you need to do is just thank him. Wir müssen uns einfach nur bei ihm bedanken, somebody like dass you. Er jemand wie mich akzeptiert hat. Thank you, Daddy. Danke, Vater. For the forgiveness of die Vergebung der Sünde. The sin I have not committed, you have already forgiven. Die Sünde, die ich noch nicht begangen habe, tomorrow's sin I've already been forgiven. Auch die von morgen habe ich schon vergeben. Next year's sin I've already been forgiven. Auch die vom nächsten Jahr sind schon vergeben. Amen. Praise the Lord. Halleluja. He's not going to share his blood again. Er wird sein Blut nicht nochmal. He has shared his blood once and for all. Er hat es ein für alle Mal vergossen. He said, neither by the blood of goat and calves, but by his own blood, he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Eternal redemption. Ewige Erlösung. Forever. Für for if the blood of bulls and of goats and the ashes of an heifer sprinkling and the unclean sanctified to the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ? Praise the Lord. Hallelujah. You know, here we tell you that Jesus never failed. Jesus versagt niemals. You know, before, you know, the song that we sang today. Das Lied, was wir heute gesungen haben. That you lift him up no matter what. Dass wir ihn erhöhen, egal was. Even when it seems as things are not working, wenn Dinge nicht funktionieren, never murmur. Sollen uns nicht beschweren. Never complain. Meckern. Lift him up. Denn wir sollen ihn erhöhen. I talked about Stephen. Ich habe über Stephanus gesprochen. Even also about John the Baptist. Auch über Johannes den Täufer. You know, John the Baptist was beheaded. Johannes der Täufer wurde enthauptet. And Stephen was stoned to death. Und Stephanus wurde gesteinigt. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. You know, upon all they never complained. Und trotzdem haben sie sich nicht beschwert. They lifted him up to the end. Sie haben Jesus bis zum Ende erhöht. They were holding on to him to the end. Sie haben bis zum Ende. And that is our victory. Und das ist unser Sieg. The victory is not he was not beheaded. Der Sieg ist nicht, dass er nicht geköpft wurde. The victory is not he was not stoned to death. Der Sieg ist auch nicht, dass er nicht gesteinigt wurde. The victory is They never give up. Wenn der Sieg ist, hast du nicht aufgegeben. Halleluja. Can you get it, you see? And if you cannot the victory, und wenn Sieg Satan erkannt hast, be afraid of you. Wird der Teufel Angst haben vor dir, it. Wenn du das verstehst. And that's what Paul said, for me to die is gain, to live. To live is Christ, to die is gain. Und sie sagt, Paulus, für mich ist Leben Christus und Sterben gewinnen. He said it never matter when you read the result. Das Ergebnis ist mir egal. What matter is that I'm able to hold on. Dass ich in der Lage bin, ihn festzuhalten bis zum Ende. Praise the Lord. Halleluja. Can we see things like that? Können die Dinge so sehen? He said, how much more? You know, if a king, the natural king, never violates his own word. Der natürliche König niemals sein Wort. King Herod did not violate his word. König Herodes hat sein Wort nicht gebrochen. The promise he promised that damsel. Dieses Versprechen, was er dieser. The wife, daughter. Dieser Prinzessin gegeben hat. Ask anything, I will give it to you. Die zu der er gesagt hat, dass du hast heute so schön für mich getanzt, deswegen kannst du dir alles wünschen, was du because willst. Of your dancing, because of the celebration. Just ask anything, I will give it to you. Bitte mich um alles, ich werde es dir geben. She ran to the mother. Sie ist dann zu ihrer and the mother said, the head of John the Baptist. Die Mutter hat gesagt, wünsche dir den Kopf von Johannes den Täufer. King Herod was so sad. Und König Herodes war traurig. But he had to keep to his word. Er musste sein Wort halten. If the natural king can keep to his own word. Der natürliche König sein Wort what halten about kann. Our king? Was mit unserem König? Mit unserem übernatürlichen König? What about Jesus? Was mit Jesus? Praise the Lord. If the natural king can say, I will not violate my own word. Der natürliche König sagt, ich werde mein eigenes Wort obey it. Ich werde es befolgen. You see, if once I say it, it becomes law. Wird es zum Gesetz. And no one can violate it. Und keiner not kann es überbrechen, noch nicht mal ich selbst. What about the King of Kings? Was ist mit dem König der Könige? Praise the Lord. Halleluja. And that is why his word, yeah and amen. Das sind seine Worte, ja und amen. All his promises, yeah and amen. Ja und amen. Even when it's that, if you look at Abraham, you know it was as if not he was walking. Sah so aus, ob nichts funktioniert. More than 20 years of waiting. Mehr als 20 Jahre warten. The end of the flesh is the beginning of Christ. Aber das Ende vom Fleisch ist der Anfang von Christus. Praise the Lord. Halleluja. He said, how much more shall the blood of Christ? Wie viel mehr wird das Blut von Jesus? If the blood of God, the blood of animal can even do anything. How much more? Wie viel mehr? God's blood. Gottes Blut. If the natural king can even you can even keep to his own word. Wenn der natürliche König sein Wort hält. You see, let God be true and every man a liar, including the king. Selbst der König steht als Lügner da vor Gott. That's what the Bible said. Let God be true. Gott ist der Herr. And every man a liar, including the king, the natural Lügner, king. Auch der natürliche König. If he can keep to his own word. Wenn er sein eigenes Wort hält. What about our king? Was damit unserem König. How much more? Wie viel mehr? Shall the blood of Christ, who through the eternal spirit offer himself without spot to purge your conscience from dead works to serve the living God. How do you purge your conscience from dead works? Wie reinigst du dein Gewissen von toten Werken? When in the midst of problem, the midst of mistake, inmitten von Problemen, remember und Fehlern, the payment. Erinnerst du dich an die Bezahlung? Erinnere dich daran, dass er dafür bezahlt hat. Das wird dein Gewissen reinigen. Instead of running away from him, you will run von ihm wegzulaufen, musst du ihm zu ihm laufen. Can somebody understand me? Halleluja. Praise the Lord. You know when you disobey somebody, wenn du jemanden missachtest, you will be hiding from wirst du dich vor dieser Person verstecken. You know if you disobey, I can remember our parents. You see, when we disobey them, wenn unsere Eltern we'll missachten, we'll be hiding. When they call us, you know, you just know. Maybe he's going to ask you about what you have done. Yes, you are hiding. Versteckst you have just fear. So you are running away from them, your parents. Weg von deinen Eltern. But, you know, once there is mistake, wenn's Fehler gibt, don't allow it to take you away from Christ. Lass nicht zu, dass ich das von Christus weg. You see, remember his payment. That erinnere is how this blood purges your conscience. So reinigt sein Blut dein Gewissen. Can somebody understand? Remember, he paid it. Erinnere schon an das. I thank him for his paying. Und bedanke dich dafür. You thank him. Just thank him for. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. That everything you have paid off. Dass du alles bezahlt hast. Thank you. For accepting somebody that is always making mistakes or mistakes like me. Wie mich akzeptiert, der ständig Fehler macht. Der Teufel wird von dir fliehen. You see that conscience? You see that this blood? That's how you use this blood to wash your conscience. Du nutzt sein Blut, um dein. You remind yourself of his blood. Du erinnerst dich an sein Blut. To clean your conscience. Um dein Gewissen zu reinigen. Praise the Lord. Halleluja. Instead of running away from him, statt von ihm wegzulaufen, you run to him. Rennst du dann auf ihn zu? Amen. Amen. Verse 15. And for this cause, he is the mediator of the New Testament, that by means of death, for the redemption of the transgressions that were under the first testament, they which are called may receive the promise of eternal inheritance. Praise the Lord. Amen. But where a testament is, there must also of necessity be the dead of the testator. I hope you understand what testament is. Hoffe, ihr versteht, was Testament bedeutet. You see, what the dead man, what, you know, after his death, what he left for you. Was der tote Mensch hinterlassen hat. What it can be whatever, you see. In the natural world, we know what it is. In der natürlichen Welt wissen wir, was es ist. When our father died, you see, the money, the house, die Väter sterben, hinterlassen some die clothes, some people dead. Hinterlassen sie das Haus vielleicht, Geld, einige sogar Schulden. Some people leave problems. Kinder erben Probleme von ihren Eltern. You see, they inherit, you see, there are things you inherit. Es gibt Dinge, die du erbst. You see, even iniquity, they inherit your father's iniquity. Sie erben den Drang von ihren Eltern. Praise the Lord. Halleluja. And that's how Jesus died. So ist Jesus gestorben. And left things for us. Und hat Sachen für uns hinterlassen. That belong to us today. Die heute uns gehören. Ah, the Testament. Das Testament. The Bible is called Testament. Die Bibel ist ein Testament. It's not about religion at all. Geht nicht um Religion. It's a family affair. Es ist eine Familiensache. You see, a father died and you see living. Vater ist gestorben. Living whatever for the children. Und hat Dinge hinterlassen für die Kinder. That's how Jesus died. So ist Jesus gestorben. And left things for us. Und hat Dinge für uns hinterlassen. Praise the Lord. Halleluja. The reason the Bible is called Testament. Das ist der Grund, weshalb die Bibel Testament genannt wird. Amen. Amen. And we have to know what he left. Wir sollten wissen, was er hinterlassen hat. Praise the Lord. Halleluja. We have to know everything he left for us. Wir sollten wissen, was er hinterlassen hat für uns. God's children do not know them today. Wenn Gottes wissen, was you know, if your father died and you don't know what he left. Wenn dein Vater gestorben ist und ich weiß, was er dir hinterlassen hat. You know, if your father might be somebody that have 100 houses, 10 houses. Dein Vater hat vielleicht 100 morning Häuser. Morning upon morning. But if you do not know, wenn du das nicht weißt, bleibst du arm. You remain hungry. Bleibst du hungrig. Meanwhile, your father left a lot for you. Obwohl dein Vater viel für dich so are God's children living today. So leben Kinder Gottes. Jesus left a lot for us. Jesus hat viel für uns hinterlassen. He left victory for us. Hat den Sieg His joy, His peace, everything. Seine Freude, sein Frieden. His everything, just name them. You know, anywhere he went, he was doing good. Once he appeared, anywhere he is, he's comfortable. Imagine when he died. What he left for us is something good. Das, was er hinterlassen hat nach seinem Tod, ist gut. But how many know what it is today? Aber wie viele Leute wissen das, was er hinterlassen hat? Kennen das? We don't know our inheritance. Wir kennen unser Erbe nicht. So close to the well, but we are so, the test is so heavy. Wir sind so nah an dem Brunnen, aber dieser the food, we are so close to the food, but we are so nah hungry. Essen, wir sind so hungrig. Not now, you see, we cannot see the food to eat. Wir finden das Essen. No, our king has prepared the food. Obwohl unser König das Essen hat. I said, be eating, enjoy yourself. Ist und genießt. But how many are enjoying today? Wie viele Leute genießen? Praise the Lord. Hallelujah. Because we don't know what he left behind. Aber nicht wissen, was er what he left for us to enjoy. Praise the Lord. Hallelujah. Then verse 17, it says, for a testament is of force after men are dead. Otherwise, it is of no strength at all, while the testator leave it. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus said, it's better I go. He says, it's better I go. So that you can inherit what I have. Damit ihr das erben könnt, was ich habe. So that you can inherit me. Damit ihr mich erben könnt. Praise the Lord. Hallelujah. It is better I go. Es ist besser, wenn ich gehe. So that you can have me. Damit ihr mich haben könnt. So that you can become me. Damit ihr zu mir werden könnt. Praise the Lord. Hallelujah. Otherwise, if otherwise, it is of no strength at all why the testator leave it. Amen? Amen. You can see the reason why, one of the reasons why Jesus said it's better for you that I go. So that you can inherit everything. Damit ihr alles erben könnt. It's better for you I go. Es ist besser für euch, wenn ich gehe. So that you can live by faith. Damit ihr durch den Glauben leben könnt. Nicht per Sicht. The disciples, they were, it was so difficult for them to believe Jesus. Es war so schwierig für die Jünger an Jesus so zu glauben. Difficult. So schwierig. Because of the five senses. Wegen den fünf Sinnen. Because of what we see, what wegen we hear. Was wir sehen und hören. Because he smelled like us. You know, when Jesus was here. Wie uns, wie wir riechen. He sweat like us. Er schwitzt wie he was hungry like us. Er hatte Hunger wie wir. And then we look at him and say, this is God. Und wir fragen uns, ist das wirklich Gott? Is God hungry? Gott, der hungrig ist. You know, that's how they see people preaching today. So sehen sie auch Leute, die predigen. You know, if you walk by sight. Nur per Sicht wandelst. Let me not go there. Later we go there. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Then in verse 18, we have whereupon neither the first testament was dedicated without blood. You see, a testament is not without blood. Ein Zeugnis ist nicht ein Testament ist a nicht blood must be shed. Blut muss vergossen werden. To inherit things. Um Dinge zu erben. You see, even from Satan, even for Satan's children to inherit Satan's property. The blood must be shed. Selbst für Nachfolger vom Teufel muss auch Blut vergossen werden. We share damit sie das, was der Teufel hat, erben. We don't share blood any longer. Wir vergießen kein Blut. The only blood is the blood of Christ. Das einzige Blut, was vergossen wurde, ist not, there is no longer the, God, the blood of goats or animals or anything. Oder Menschen. No longer the burning of candles. Oder Kerzen. No more sacrifice. Oder Opfergabe. No, even no more, you know, even oil, using the oil. You see, people pouring oil upon oil. Oder Öl, was benutzt wird. Oder Wasser, was praise benutzt the Lord. Halleluja. What about when there's no oil at all? Was, wenn es kein Öl mehr zu Hause gibt? Bist du dann nicht mehr gerettet? After run to the market to get oil. Musst du dann schnell Öl kaufen? I don't depend on oil, I depend on Christ. Mich auf Öl, ich verlasse mich auf Christus. He is in me. Yes, I him. Carry him everywhere. Ich trage ihn überall mit. Praise the Lord. Halleluja. Daddy, thank you. You see, a testament is what Christ left for us. Ein Testament ist das, was Christus uns hinterlassen hat. What his blood paid for. Dass sein Blut bezahlt hat. You see, what his blood paid for. Dass sein Blut bezahlt hat. Religion is after the flesh. Religion ist hinter dem Fleisch her. The Christ's kingdom is after the spirit. Aber das Königreich von Christus ist hinter dem Geist her. You know, we are not after the flesh. Wir sind nicht hinter dem Fleisch. And that's why it doesn't matter the result. Deswegen ist das Ergebnis egal. Praise the Lord. You know, we are not after the flesh. You know, religion is after the flesh. Religion ist hinter dem Fleisch. You see, the whole world today is all about the flesh. Ganze Welt hinter dem Fleisch. You see, a man, a woman, you see the country you are coming from. Welche Hautfarbe, welche Herkunft. You see a man or a woman, you see. It's all about the flesh. Es geht immer um das Äußere, was sie sehen können. It's what, that is what controlled them. Das kontrolliert sie. You see, until they see, they never believe. Erst sehen sie und dann glauben sie. Religion is after the flesh. Religion hinter dem Fleisch her. The Christ kingdom is after Aber das Königreich von Christus hinter dem Geist her. You know, hearing God's voice. Gottes Stimme hören. Hearing God's voice. Gottes Stimme hören. Today is about the gospel of Christ. Ist über das Evangelium von Jesus Christus. And not about the natural dream. Und nicht über natürliche Träume. Please listen attentively, please. Listen. To hear the voice of God. Um die Stimme Gottes zu hören. You know, people will say, we hear the voice, God's voice in different ways. Ich würde sagen, wir hören Gottes Stimme auf unterschiedliche Weise. You know, through dreams. Durch Träume. Can hear the voice of God. Und so Gottes Stimme hören. Through vision. Durch Vision. Through trance. You see, they measure different things that through where you can hear the voice of God. The only way the Lord wants us to hear his voice is through the truth. Und die einzige Weise, durch die wir Gottes Stimme hören sollen, durch die Wahrheit. Through the truth. Durch die Wahrheit. Not even through dreams. Nicht mal durch Träume. Not even through vision. Nicht mal durch Vision. Satan cannot manipulate the truth. Denn der Teufel kann die Wahrheit nicht manipulieren. Er kann deine Träume manipulieren. He can manipulate your trance. Er kann deine Vision manipulieren. Do you know that? He can speak like angel. Er kann sprechen wie ein Engel. It's only the truth. Nur die Wahrheit. Through the truth. Nur durch die Wahrheit. That is so sicher. Das ist Sicherheit. Praise the Lord. That there is guarantee. Das ist auch eine Garantie. Religion sees God speaking to us through dreams. Religion denkt, dass Gott zu uns spricht, indem er durch Träume. Christ kingdom sees God speaking to us through Christ's gospel. Aber im Königreich Gottes spricht Gott durch sein Evangelium allein. His gospel is the truth. Sein Evangelium ist die Wahrheit. The truth is how he speaks to us now, today. Die Wahrheit ist so, wie er jetzt zu uns spricht. In the old, it was about dreams, a lot of dreams. Ich oft um Träume. You can see Daniel interpreting dreams. Daniel Joseph hat Träume gedeutet. Dreams. Josef hat Träume today gedeutet. Just the gospel of Christ. Heute ist es It's no longer about interpreting dreams. Jesus never interpreted any dream. Jesus hat keine Träume gedeutet. Do you understand? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Jesus said, you shall know the truth. Jesus hat gesagt, die Wahrheit. And the truth you know shall make you free. Und die Wahrheit, die du erkannt hast, wird dich frei machen. You see, the truth you know shall kick out the lies of Satan. Die Wahrheit, die du erkannt hast, wird die He did not say you shall dream. Er hat nicht gesagt, du sollst träumen. Ah, your dreams shall make you free. Dass deine Träume dich frei machen werden. Can you get it? Praise the Lord. Hallelujah. Let us go to Acts 2. Apostelgeschichte 2. You know, people, religion love when you are talking about how God speaks to us. Religion liebt es, wenn du darüber sprichst, wie Gott zu uns spricht. Especially when you mention God speaks to us through dreams. Besonders wenn du darüber sagst, dass Gott zu uns spricht durch Träume. I can remember somebody's mother that was here. Ich kann mich daran erinnern, eine Mutter, die mal hier war. You know, my husband talked about God speaking to us through dreams. Mein Ehemann hat darüber gesprochen, dass Gott zu uns spricht durch Träume. She was so happy. Und sie war so glücklich darüber. To accept it. Und hat das akzeptiert. No dream can free you. Aber kein Traum kann dich frei machen. It's like miracle. Es ist wie Wunder und Segen. No miracle can free you. Kein Wunder kann dich frei machen. You will keep on going from crisis to crisis. Du wirst von Krise zu Krise leben. It's the blessing that God designed to free you. Der Segen, der macht dich frei. Can you get it? Praise the Lord. Hallelujah. He did not create us for miracle. Er hat uns nicht für das Wunder erschaffen. He created us for blessing. Sondern für den Segen. God's children to the pursue miracle. Aber Kinder Gottes sind immer hinter Wunder. And that's why they never. Problem is never over. Deswegen ist das Problem. It's from one miracle to another. Leben von Wunder zu Wunder. Acts 2. Apostelgeschichte 2, 17. He said, it shall come to pass in the last days, said God, I will pour out of my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. And on my servants and on my handmaidens, I will pour out in those days of my spirit, and they shall prophesy. Praise the Lord. Hallelujah. Here he's not talking about a natural vision. Hier ist nicht von natürlichen Visionen. He's not talking about a natural dream. Natürliche Träume. He's not talking about a natural prophecy. Oder natürliche Prophezeiung. He said, and it shall come to pass in the last days. That's the time we are now, is the last days. Jetzt in den letzten Tagen. Say God, I will pour out my spirit. You know, Jesus was filled with God's spirit. Jesus war gefüllt mit Gottes Geist. He said, the spirit of God is upon me. Er hat gesagt, der Geist Gottes liegt auf mir. Praise the Lord. Hallelujah. You know, but he never interpreted any dream. Er hat keine Träume gedeutet. But he revealed mystery. Aber er hat Geheimnisse offenbart. Can you get it? Praise the Lord. Hallelujah. You see, it's not about the natural dream. Geht nicht um die natürlichen Träume. That you dream and now looking for interpretation. Dass du träumst und nach Interpretation. It's about the truth. Sonst geht um die Wahrheit. Because here, look at it. He said, the last day, he said, I will pour out my spirit. That is Christ's spirit. Der Geist, the Holy Ghost. Den Heiligen Geist. You see, now reveal the gospel of Christ. Der uns das Evangelium von Christus. It's no longer about the natural dream. Es geht nicht um die natürlichen Träume. I don't know, can somebody understand? Praise the Lord. Hallelujah. People are waiting for God to speak to them through different ways. Leute warten darauf, dass Gott zu ihnen spricht auf unterschiedliche Weise. Through dreams, through vision. Durch Träume, durch Visionen. They believe he speak. Sie glauben, dass er spricht. He not speak only through the truth. Aber er spricht nur durch die Wahrheit. You see, the truth that he said we are to know. Die Wahrheit, die wir erkennen sollen. That is our freedom. Unsere Freiheit. The truth is Christ himself. Die Wahrheit ist Christus. They revealed to us. Die uns offenbart. You know, he said when the Holy Spirit comes, he will reveal him to us. Wird er Jesus offenbaren. John 16. Praise the Lord. His second John. Go to second John. Zweiter Johannes. Praise the Lord. Hallelujah. Second John. So that will help us to read verse 1-4. 2 John 1. 2 John 1. 1 chapter. 2 John 1-4. 1-4. Der Älteste an die auserwählte Frau und ihre Kinder, die ich in Wahrheit liebe und nicht ich allein, sondern auch alle, welche die Wahrheit erkannt haben. Um die Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit. Gnade, Barmherzigkeit und Friede sei mit euch, von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Es freut mich sehr, dass ich unter deinen Kindern solche gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln, wie wir ein Gebot empfangen haben von dem Vater. Praise the Lord. Hallelujah. The elder unto the elect lady and her children, whom I love in the truth, whom I love in Christ, die ich in Christus liebe, whom I love in the truth, in der Wahrheit liebe, the love of God, die Liebe Gottes, you see, Christ's love, whom I love in the truth, The motive of my love. Das Motiv meiner Liebe ist Jesus Christus. You know, we all have different motives of loving people. Wir haben alle unterschiedliche Motive, weshalb wir Menschen so lieben. Beautiful. Weil sie schön ist. She's so clever. Weil sie so intelligent ist. I want her to be my friend. Ich möchte mit ihr befreundet sein. Mm. Parents are rich. Ihre Eltern sind reich. So nice. Oder freundlich. So nett. You see, you can just you know, there are different motives. But here, the motive is Christ. Und hier ist das Motiv Christus, die Wahrheit. Anytime you see truth, know that it's Christ. Die Wahrheit liest du Jesus Christus. It's Christ himself. It's like charity. Das ist wie die Liebe Gottes. Charity is Christ. Liebe Gottes ist Jesus Christus. I'm not talking about charity, religious charity. Ich spreche nicht über religiöse Liebe. But charity. If you want to know what charity is, go to 1 Corinthians 13. 1. Korinther 13. Lesen wir, was Gottes Liebe bedeutet. Charity. He said, whatever you do without charity, without Christ. Das immer so ohne Christus tust, ist vergeblich. If you give your body to be born without charity, without Christ, if it is not Christ that is doing it to you, through you, if you are the one that is laboring, I'm trying. You know, I am trying. Stop trying. Allow Christ to do the job. Und lass zu, dass Christus das Werk vollbringt. I am trying. You are the one doing the job. Dann bist du derjenige, der das Werk vollbringt. Du arbeitest. I'm not I only, but also all they that have known the truth, that have known Christ. All die Christus erkannt haben. All that know Christ. All die Christus kennen. For the truth's sake, for Christ's sake. Um Christus willen. Praise the Lord. Amen. You see, just like Christ, there. You see, for Christ's sake, which dwelleth in us. The Christ that dwelleth Christus, in us, der in uns bleibt. And shall be with us forever. That is Christ. Auf ewig. The truth. Can you get it? It's all about the truth. Es geht nur um die Wahrheit. Then in verse 3. Grace be with you, mercy and peace from God the Father and from the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and in love. I rejoiced greatly that I found of thy children walking in Christ. I rejoice when I hear you walking in Christ. Ich freue mich, wenn ihr in der Wahrheit wandelt, in Christus. If I'm walking in the truth, if I choose the truth, I choose Christ. Wenn ich mich für die Wahrheit entscheide, entscheide ich für Christus. As we have received a commandment from the Father. Amen. Amen. It's all about the truth. Das geht um die Wahrheit. The truth and dream. Die Wahrheit und Träume. The truth and dream. Die Wahrheit und Träume. It is like blessing and miracle. So wie Segen und Wunder. You see, the truth. Die Wahrheit. Then the dream. Und der Traum. The dream that we dream. Die Träume, die wir haben. Then the blessing and then the miracle. Der Segen und die Wunder. We are created again from blessing. Wir wurden für den Segen erschaffen, nicht für Wunder. Religion today pursue miracle. Weil die Religion ist hinter Wundern ständig her. They pursue miracle. Und ständig hinter Wundern. You know, they go from religion just looking for miracle. Die suchen nach einem Wunder. From one church to another. Einer Gemeinde zur nächsten. Maybe here is not common, but in Africa. Hier ist es vielleicht nicht so bekannt, aber in Afrika ist das so. Because you know, if you learn to live in miracle, wenn du lernst, in Wundern zu leben, you learn to live from crisis to crisis. Lernst du von Krise zu Krise zu leben. The blessing of the Lord make us rich. Der Segen des Herrn macht uns reich. And not the miracle of the Lord. Und nicht die Wunder des Herrn. He said it added no sorrow. Es fügt auch uns keinen Leid hinzu. The Bible talk about blessing and not miracle. Die Bibel spricht über Segen und nicht über Wunder. Miracle. When I talk about miracle, I'm talking about the flesh manifestation, the manifestation of the flesh. That's what I'm talking about. Wenn ich über Wunder spreche, spreche ich über die Manifestation im Fleisch. The manifestation of the flesh. Die Manifestation in the flesh. Im Fleisch. It's like Luke 17. Lukas 17. When they were rejoicing that Satan obeyed them because maybe they prayed for people, they were healed. Dass der Teufel ihnen gehorcht hat. Weil Leute geheilt worden sind, sie konnten die Heilung sehen. But Jesus said, rejoice. Und Jesus hat gesagt, freut euch. Because you are already blessed. Weil ihr schon gesegnet seid. Rejoice because of your blessing. Freut euch wegen eurem Segen, weil euer Name im Himmel geschrieben steht. You know, dreams are for emergency. Träume sind für Notfälle. So also miracles, they are for emergency. Genauso wie Wunder sind auch für die Notfälle. You know, before you know the truth. Bevor die Wahrheit erkannt wird. If you are so sick, you need a miracle to be healed. Wenn du krank, bist, brauchst du ein Wunder, um geheilt zu werden. Before you know the truth. Bevor die Wahrheit erkannt wird. You need a miracle to be healed. Du brauchst ein Wunder, um geheilt zu werden. But you don't live in miracle. Also miracle is temporary. Wunder, sondern ein Wunder ist einfach. What free you forever is das, was the truth. Dich immer frei macht, ist die Can somebody Wahrheit. Understand? Praise the Lord. Hallelujah. You see, dreams are for emergency. You know, sometimes the Lord wants to reveal things to you. He wants you to just. There are things he can. We don't live there. That is not our lifestyle. Dreams are not our lifestyle. Träume sind aber nicht unsere Lebensweise. The truth is our lifestyle. Sondern die Wahrheit ist unsere Lebensweise. And that's whatever we dream. So was immer wir träumen. Go to the truth. Geh zur Wahrheit. Go to Jesus. Geh zu Jesus. Know the promises. Kenne die Versprechen. If you dream, you die. Wenn du träumst, wirst du sterben. Jesus said you will live and not die. Du weißt, dass Jesus gesagt hat, dass du leben wirst. Which of the two you are going to believe? Was wirst du jetzt glauben? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The old has been about our dream. Im Alten ging es um unsere Träume. The natural dream. Die natürlichen Träume. That is the flesh. Die fleischliche. Jesus never interpreted dreams. Jesus hat Träume niemals gedeutet. See, when he came. Als er gekommen ist. He interpreted the scripture to us. Er hat die Schrift gedeutet. He was always teaching us himself. Er hat uns immer sich selbst beigebracht. I never interpret the natural dream. Und nicht die natürlichen Träume. You know, when we dream today, we want interpretation. Wenn wir träumen, möchten wir die Deutung. The natural, they always want interpretation. Das Natürliche will immer die Deutung. But we have to learn to go to the truth. Wir sollten lernen, zur Wahrheit zu gehen. What do I have in Christ? Was habe ich in Christus? What is Christ saying to me? Was sagt Christus zu what mir? What did he promise me? Was hat er mir versprochen? In Mark 4. Go to Mark 4:11. Markus 4:11. Praise the Lord. Hallelujah. Mark 4:11. He said, and he said unto them, unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God. It's not dreams. It's not vision. Ist nicht Träume oder Vision. To know the mystery of the kingdom of God. That is our life. Die Geheimnisse von Christus zu kennen, das ist to know Christ. Christus zu erkennen. To know Christ really. Christus wirklich zu erkennen. To know the truth. Die Wahrheit zu erkennen. To kick out the lies of Satan. Die Lügen des Teufels. Satan's verbannt. Lies are everywhere. Die Lügen des Teufels sind überall. But unto them that are without. All these things are done in parables. Amen? Amen. Today, the mystery is not the natural dream. Heute ist das Geheimnis kein natürlicher Traum oder eine Vision. The mystery is the gospel of Christ. Das Geheimnis ist das Evangelium von Christus. The mystery is the truth. Das Geheimnis ist die Wahrheit. But how many people are preaching it? Wie viele Leute predigen das? How many churches? Where in the church are they preaching it? Wo in der Kirche wird das gepredigt? You see, church today is about the outside. In der Kirche geht es um das Äußere. It's about your result. Dein Ergebnis. It's about try harder. Versuch's noch. You have fast 3 days, fast 7 days. Du hast 3 Tage. It's about what you are doing. Es geht um das, was Christus für dich getan hat. Can you get it? Praise the Lord. Hallelujah. It's about your sin. Es geht um deine Sünde. See? And not about Jesus paid for it. Nicht, dass Jesus dafür bezahlt hat. 2 Peter 1:20-21. He said the Holy Spirit interprets the scripture. Der Heilige Geist deutet die Schrift. And not interpret dreams. Nicht Träume. Praise the Lord. Halleluja. Go to 2 Peter 1. 2. Petrus 1. He said, knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. Interpretation. Talking about the scripture being interpreted. Es geht um die Schrift, die interpretiert wird. You see, being interpreted, you see, verse 21. For the prophecy came not in all time by the will of man, but holy men of God. As they were moved by the Holy Ghost. Here he's talking about interpretation and the scripture. Hier geht's um die Interpretation und die Schrift. And not interpretation and your dreams. Und nicht Interpretation und deine Träume. And it's not your interpretation and your vision. Oder deine Interpretation, deine Vision. Jesus said the truth. Jesus sagt die Wahrheit. You know, it's to save you. Die du kennst, die wird dich freuen. The dreams you know. Und nicht die Wahrheit, nicht die Träume, die du kennst. Not the natural dreams you know. Nicht die natürlichen Träume, die du kennst, dass die dich retten werden. Why do I always put natural? Du sagst mir natürlich. Because we still dream. Weil wir immer noch träumen. You see, we still dream. Wir träumen immer noch. Christ. Wir träumen Christus. Praise the Lord. Halleluja. We allow it to be Christ that we dream. Wir lassen zu, dass wir Christus träumen. The natural people, they dream also. Die natürlichen Menschen träumen auch. We know what they dream. Wir kennen ihre Träume. What their dreams are. Amen. Amen. You see, two types of dreams. Let me quickly talk about two types of dreams. Es gibt zwei Arten von Träumen. You see, dreaming through sleeping. Durch das im Schlaf träumen. You see, when you are sleeping, you dream. Wenn du schläfst, träumst du. Then dreaming about your future. Und dann über deine Zukunft träumen. You know, people dream about their future. Leute träumen über ihre Zukunft. When you are dreaming that you are going to be a professor, then you just pursue it. Und du bist mit dem Traum her. You see, our natural dreaming, you see, that is our dreaming when we sleep should be connected to Christ. Unser Träumen, wenn wir schlafen, sollte mit Christus verbunden werden. You see, the dreaming of your future. Das Träumen deiner Zukunft. People also call it vision. Leute nennen es auch Vision. They say you don't have vision. Sie sagen, du hast keine Vision. Du musst eine Vision haben. I've heard it from a man. Years ago was preaching about vision. Ich habe das schon oft bei einem Mann gehört, der mal darüber geprägt hat, dass du Vision haben musst. It was about you meditating what you are going to be. Dass du über das nachsinnen sollst, was you du werden willst. Doctor, be dreaming of wenn it. Du ein Arzt sein willst, if you don't dream of it, you can never be. Träumen, weil wenn du nicht davon träumst, wirst du es auch nicht. We don't dream of the natural. Amen. Wir träumen nicht vom Natürlichen. We dream of Christ. Wir träumen von Christus. Praise the Lord. Halleluja. That is the system of the world. Das ist das System dieser Welt. Because whatever you dream of, you will pursue it. Das, worüber du träumst, das wirst du verfolgen. The natural vision is pursuing things. Natürliche Vision ist hinter Dingen her sein. And it is the flesh. Und es ist das Fleisch. Flesh and blood profited nothing. Und Fleisch und Blut bringt nichts. That's what Jesus said. Das sagt Jesus. We don't dream like them. Wir träumen nicht wie sie. We dream the truth. Wir träumen die Wahrheit. We connect everything to Christ. Wir verbinden alles mit Christus. And also it is no longer the natural vision. Es ist nicht mehr eine natürliche Vision. The carnal man is always after the natural dreams and vision. Der fleischliche Mensch ist immer hinter den fleischlichen Visionen. They always have their goal. Sie haben immer ihre Ziele. We only have Christ. Geben einfach nur Christus. Can you get it? Praise the Lord. Yeah. You see, they know where they are going. They just have their goal. They know what they just pursue it. to say they want to become this, they want to become that, they want to, you know, that man that Jesus talked about in is it Luke 12? Praise the Lord. Luke 12. Lucas 12. From verse 16. Lucas 12, 16. And he spake a parable unto them, saying, the ground of a rich, of a certain rich man brought forth plentifully. And he thought within himself. You know, they always think within themselves. They always have vision. They always have their plan. They, you know, they plan ahead. The plan. We only have Christ. Christ. You know, Jesus, they said the wind blow. The wind weht. You see, I knoweth not where it's coming from, where it's going. That, that, that is how, that is your life. Those that are born of the Spirit. Die aus dem Geist geboren sind. Huh. Can you get it? Praise the Lord. Hallelujah. He had somebody who knows where he was going. He wusste jemand, wohin er geht. He had his own plan. Er hatte seine eigenen Pläne. And he thought within himself, saying, what shall I do, because I have no room where to bestow my food? And he said, this will I do. They know what to do. Sie wissen, was sie zu tun haben. I will not before you, you know, people from like one girl yesterday was singing television, just for this 7 years old. See how they were praising her. Mensch, sie hat im Fernseher gesungen und die Leute haben sie gefeiert dafür. My God. Is destruction. Aber das ist Zerstörung. Before they are 18, they are 20, drug upon drug. Vor sie dann 18, 20 oder 20. You can see their life. Look at them, just look at them. Look at them. Later they will die in their bedroom. They will sleep and never wake up because of overdose of drug. It's always, you know. When Satan take you off, he will surely destroy you. Wenn der Teufel dich erhebt, wird dich auch sicherlich fallen lassen. He said the blessing of the Lord. Der Segen des Herrn. It makes us rich. Macht uns reich. And there is no sorrow. Und fügt uns kein Leid hinzu. Satan's blessing. Yes, it's another blessing. That is coming from Satan. Der vom Teufel kommt. He can make you rich. Das kann dich reich machen. There are a lot of sorrow. Aber viel Leid ist damit verbunden. Praise the Lord. Halleluja. And he said, verse 18. This will I do. I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my food and my goods. They all have their plan. Sie haben ihre Pläne. They have their plan. Sie haben ihre Pläne. A carnal man. Der fleischliche Mensch. And I will say to my soul, the house must go, laid up for many years. Take thy ease, eat, drink, and be merry. You know what people pursue today? It's das only about money. Leute her, unter dem Leute her sind, ist das Geld. And if you are pursuing it, nobody will blame you. Und keiner wird dir das übel nehmen, dass du hinter Geld her bist. They will praise you. Sie werden sagen, es ist gut gemacht. So intelligent. Du bist intelligent. Du so weißt, clever. Dass du mit deiner Zeit anfängst. But God said unto him, verse 20, therefore, this night, your soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? Those things you have worked and labored for to get. Diese Dinge, die du gearbeitet hast. Those properties. Dieser Besitz. Those wealth. The money. The house. The car. The accounts. They are all there. All das bleibt zurück. So is he that layeth up treasure for himself and is not rich towards God. Verse 21. So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist vor Gott. So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist vor Gott. So is he that layeth up treasure for himself. You know, we are so concerned about our account. Wir machen uns so viele Gedanken über unser Konto, über das, was wir haben. He says, so is he that lay up treasure for himself and is not rich towards God. Praise the Lord. Hallelujah. The old seek the flesh. Das Alte sucht nach dem Fleisch. The new seek the spirit. Aber das Neue sucht nach dem Geist. You see, the old seek the account. Das Alte sucht nach dem Konto. They seek the money. Sie sucht nach dem Geld. They seek the flesh. But the new seek the spirit. Aber das Neue sucht den Geist. It's all about my relationship with Christ. Und geht nur um meine Beziehung mit Jesus Christus. You know how to seek the Lord. Know how to seek the Lord. Bist du, wie du den Herrn suchst? It is only through the Spirit. Nur durch den Geist. You can seek the Lord. Kannst du den Herrn suchen? How? Wie? The part of you that is born again. Der Teil von dir, der wiedergeboren ist. The part of you that is saved. Der rettet ist. Is your spirit. Ist dein Geist. It is the Christ in you. Es ist Christus in dir. You see how to seek the Lord. Über den Herrn suchen. It is through the Spirit. Es ist durch den Geist. It is through Christ. Durch Christus. It is when you see Christ. Wenn wir Christus sehen. And not see yourself. Und nicht uns selbst sehen. How to live in the Spirit? Wie wir im Geist leben. Is when you see Christ. Wenn wir Christus sehen. When it's all about Christ. Wenn es dir nur um Christus geht. Praise the Lord. Hallelujah. It's not when you are fasting. Nicht wenn du fastest. You know, people think when you are fasting, you have to. Leute denken, wenn du fastest, so suchst du. That's how to be in the Spirit. Du bist im Geist. It is when you do not see yourself, you see Christ. Wenn du nicht dich selbst siehst, Christus. You are no longer in the natural world. Dann bist du nicht mehr in der natürlichen Welt, sondern in der geistlichen Welt. Can you get it? Praise the Lord. Hallelujah. When you accept the truth, the truth, the gospel of Christ, you see, when you are believing it, you are no longer of the natural. You are no longer here on earth. You see, the natural world, you are now in heaven, in heavenly world. In the himmlischen Welt. Daddy, thank you. Praise the Lord. Hallelujah. You cannot seek the Lord through the flesh. Du kannst den Herrn nicht suchen durch das Fleisch. When you see you, you cannot seek the Lord. Wenn du dich selbst siehst, wirst du den Herrn nicht. You see, when you are seeing you, you cannot seek the Lord. Wirst du den Herrn nicht suchen können. When you are seeing you, you are in the flesh. Wenn du dich selbst siehst, bist du im Fleisch. It's only when you are seeing Christ. Wenn du Christus siehst. There you are in the spirit. Aber zum Geist. You are in another level. Du bist auf einer anderen that Ebene. Satan cannot understand. Die der Teufel nicht verstehen kann. Praise the Lord. Hallelujah. See your new self. Erkenne dein neues Selbst. Your new self is Christ. Dein neues Selbst ist Christus. Don't separate yourself from Christ. Trenn dich nicht von Christus. Remember John. Erinnere dich. Peter and John. Petrus und Johannes. Silver and gold have I not. Silber und Gold haben wir nicht. But such as I have. Aber das, was wir haben. I give unto you. Das gebe ich dir. They refuse to separate themselves from Christ. Sie wollten sich nicht von Christus trennen. Some of us will say, it's not what I have, it's what Jesus has. Ein paar von uns würden sagen, es ist nicht das, was ich habe, sondern das, was Jesus hat. Who are you? Aber wer bist du? Are you Christ? Bist du Christus? Or are you of this world? Oder gehörst du zu dieser Welt? Praise the Lord. Halleluja. The Bible says we seek the Lord in truth and in spirit. Die Bibel sagt, wir suchen den Herrn in Wahrheit. John 4:23. Quickly go there, please. Johannes 4. John 4:23. 23. Remember the woman at the well. Erinnert euch an die Frau am Brunnen. That Jesus was discussing with. Der Jesus sich unterhalten hat. John 4:24. He said, God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. You know, Jesus said, the word that I speak unto you, they are spirit and they are life. Jesus sagt, die Worte, die ich zu dir spreche, sind Geist und Leben. And he also said, und hat auch gesagt, I am the way, the ich bin der Weg, die Wahrheit. You see, it's all about him. Es geht immer um can ihn. You get it? It's until you see Jesus, you are not, you can never seek the true God. Du kannst nur den wahren Gott sehen und erkennen, wenn du Jesus Christus siehst und erkennst. Praise the Lord. Hallelujah. Look at verse 20 and 21 here. 20 he said, our father worshipped in this mountain. And you say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. Jesus said unto her, woman, believe me, the hour cometh when you shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. You know, so today until they go to Jerusalem, they never believe they are even saved. Heute erst wenn sie in Jerusalem waren, glauben sie, dass sie errettet sind. They worship who they don't know. Sie beten etwas anderes, was sie nicht kennen. He said, you worship ye know not. What we... You worship ye know not what. We know what we worship. For salvation is of the Jews. Remember, the Jews and the Spirit. Erinnere dich an die Juden im Geist. The Jews through Christ. Juden durch Christus. Not the natural Jews. Nicht die natürlichen Juden. Praise the Lord. Halleluja. Not the Jews as a country. Nicht die Juden als Land. The Jews as God's children. Sondern die Juden als Kinder Gottes. Salvation is for God's children. Erlösung ist für Kinder Gottes. Praise the Lord. Halleluja. You know, until they go to Jerusalem, they will never. So we say, when I just go to Jerusalem, I just feel God. Als ich in Jerusalem war, habe ich Gott gefühlt. I don't need to go to Jerusalem. Ich muss nicht nach Jerusalem gehen. I carry God everywhere. Gott trage ich überall hin. Praise the Lord. Halleluja. I don't need to go there. Ich muss nicht dahin gehen. Amen. Amen. But what about when they leave Jerusalem? Was, wenn man dann raus aus Jerusalem? They no longer feel God. Dann fühlt man Gott nicht mehr. The feeling is over. Das Gefühl ist weg. Again, what is Testament? Was ist ein Testament? It is what Christ left for us. Es ist das, was Christus für uns it hinterlassen. Is our inheritance. Es ist unser Erbe. What we inherited from Christ. Was wir von Christus geerbt haben. In natural, you can if to understand inheritance. And testament, you see, you use that of the family, the natural family. Through there, you can understand it properly. Das Testament verstehst du, indem du dir anschaust, was ein Testament in der natürlichen Welt bedeutet für eine Familie. Just like that man, the centurion man. Wie dieser Hauptmann, römischer How Hauptmann. How he understood the authority. His spiritual authority. Wie er die geistliche Autorität verstanden hat. You see, you know, he taught Jesus to speak the word only. Er hat gesagt, sprich nur das Wort. Because I am a man of authority. Denn ich habe ein, once I speak, Mann von Autorität. Wenn ich you spreche, see, he's just die Leute. He understood the natural. Er hat das Natürliche verstanden. Was able to know the supernatural. Er war in der Lage, das Übernatürliche zu verstehen. Deswegen. Praise the Lord. Halleluja. In the natural world, children are to know what they inherited from their father, from their mother, Welt sollten Eltern, from their uncle, sollten, you see, from people. Kinder wissen, was sie von ihrer so Familie geerbt also haben. In Christ's world, genauso in der Welt von Christus. We are to know what we wissen, inherited from was wir geerbt haben von Christus. Our relationship with him is unsere Beziehung mit ihm ist die Nummer eins. You know, before the fall, vor dem Sündenfall, there was no relationship with God any longer. Gab es keine Beziehung mehr mit Gott. You know, he could not live in man. Er konnte nicht mehr leben. Because the body of man was polluted. Körper der Menschen we thank God for his blood. Wir danken Gott für sein Blut. That cleanses us now. Was uns jetzt that, reinigt. That is why he's now able to live in us again. Deswegen ist er in der Lage, wieder in uns zu leben. Praise the Lord. Hallelujah. You see, number one is our relationship with him. Mein, we are back with our relationship. Wir sind wieder zurück where in we can Beziehung, call him Father. Wo wir ihn Vater nennen können. Where we can call him Daddy. Wo wir ihn Papa nennen können. Papa. Father. Vater. A good father. Ein guter Vater. Praise the Lord. Hallelujah. Adam and Eve. You see, Adam only have just one father. Adam hatte nur you einen see, Vater. One, they would represent father and mother for him. Der Vater und Mutter für ihn. So also he is to be your father and your mother. Genau sollte Gott Vater und Mutter sein für dich. Praise the Lord. Hallelujah. He is more close to you than your natural parents. Er steht dir näher als deine natürlichen Eltern. You carry him everywhere. Er ist immer mit dir. Anywhere you are going, you are traveling. Wherever your parents, they are always at home. Deine Eltern sind immer zu Hause. sind aber die übernatürlichen Eltern. You carry him everywhere. Jesus Christus. And you have to, you just speak to him anyway. Deswegen kannst du überall zu ihm sprechen. Praise the Lord. Halleluja. We have to know what we inherited from him. Wir sollten wissen, was wir von ihm geerbt haben. His life. Sein Leben. Inherited his life. Wir haben sein Leben geerbt. He said he came to give us life. Er kam, um uns Leben zu geben. Ein Leben, life that Satan cannot touch. Ein Leben, was für ein Teufel. Life that is so wonderful. Ein Leben, was wundervoll. That is that is not based on things. Das nicht auf Dingen basiert. That nothing can control it. Nichts kann es kontrollieren. And nothing can bring it down. Nichts kann es bezwingen. A life that is so wonderful. Ein wundervolles Leben. A life that is full of his joy. Ein Leben, was voll von seiner Freude ist. Full of his peace. Was voll von seinem Frieden ist. He said, my peace I live unto you. Mein Frieden. Not as the world gives. Nicht so wie die Welt. He gave us. We inherited his property. Wir haben seinen Besitz Everything geerbt. Of him. Alles von ihm. Praise the Lord. Halleluja. All the fruit of the Spirit. You see, let us go to Galatians 5. Galater 5. Praise the Lord. Galatians 5:2 will help us to read. Galatians 5:22 and 23. 22 und 23. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. It's about the fruit of the Spirit. It's love. God kind of love. Gottes Liebe. God kind of joy. Gottes Freude. You see, it's not this world joy. Nicht die Freude dieser God Welt. It's not this world love. Die Liebe dieser that Welt. Is lust. Die Lust ist. You see, you love me. I love you because you love me. Bedingte Liebe. I don't love you because you love me. Wir lieben nicht, weil andere uns lieben. I love you because Christ loved me. Wir lieben, weil Christus uns zuerst geliebt Praise hat. Praise the Lord. Halleluja. You see, God kind of joy. Gottes Freude. Joy, the joy that Satan cannot control. Die Freude, die der Teufel nicht. No property can control. Manipulieren kann. Your result cannot control. Oder kontrollieren kann. Then peace. Frieden. Peace that is not based on fear. Frieden, der nicht auf Angst basiert. Long suffering. You know, this world they also have long suffering. Diese Welt hat auch Langmut. God kind of long suffering. Gottes Langmut. That is all about Christ for you. Dass hier nur um Christus geht. You know, the natural, they always some of them even have long suffering. Die natürlichen Menschen, einige von ihnen sind geduldig. You know, they are not in haste. Sind nicht in Eile. They are just on their way. Sind einfach auf ihrem Weg. But why are they not in haste? Aber sind sie nicht in Eile? Because of themselves. Wegen sich selbst. But we are not in haste because it is Christ that is doing the job through us. Aber wir sind nicht in Eile, weil Christus derjenige ist, der Somebody das Werk Somebody that should be in haste should be Christ. Jesus, wenn jemand in Eile sein sollte, das ist Christus in uns. You see, because he is the doer. Denn er ist der Macher. Praise the Lord. Halleluja. But those people, you see, they are saved. If they are not in haste, they are the one even doing the job. Wenn die Ungläubigen nicht in Eile sind, sind sie dennoch die Leute, die am Werk sind. We are not in haste. Wir sind nicht in Eile. You see, if somebody is going to be in haste, wenn jemand in Eile sein soll, ist es Christus in uns, der das Werk tut. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. Their gentleness. Gentleness. Sanftmut. It's not gentleness to accept Satan. Nicht die Sanftmut, indem man den Teufel akzeptiert. He said, be angry and sin not. Wir sollen wütend sein und nicht sündigen. He said, gentleness, yeah. Sanftmut. You know, Jesus beat people out of synagogue. Jesus hat Leute mit einem Seil aus der Synagoge vertrieben. He made weapon. Hat eine Waffe gebaut. Hat damit die Leute aus der Kirche geschlagen. Rausgeschlagen. You know, he was not even after people. Ihm ging es nicht um Menschen. He was after Satan. Ihm ging es um den Teufel. But their body was on the way. Ihr Körper war am Weg. You know, sometimes the body on the way can disturb us a lot. Manchmal kann der Körper, der im Weg ist, uns stören. You know, if we want to accept the word of God. Wenn wir Gottes Wort akzeptieren wollen. You know, because of our mother. You see, our mother, you know, the natural love we have for them. Our father, natürlich liebe die Friends, you see, their bodies on the way. Mitmenschen haben ihr Körper auf dem Weg. It prevents us from accepting and believing the word of God. Es hilft uns davon, Gottes Wort zu akzeptieren und zu glauben. You see, you know, when you want to tell them the truth. Wenn du ihnen die Wahrheit sagen willst. You know, their body, because of their body that is on Körper, the way, you cannot speak that truth. Kannst diese Wahrheit nicht sprechen. You don't know how she's going to act. Du weißt nicht, wie sie darauf reagieren wird. You better be careful with that body. Deswegen, pass auf mit diesem Körper. The Bible said, let's go to Ephesians 4. Put something here. Let's Ephesians go to Ephesians 4. Ephesians 4. Verse 26. It says, be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath, neither give place to the devil. You can't be angry. Du kannst wütend sein, aber sündige dabei nicht. You see, you can be angry at Satan. If you are angry at Satan, it's no sin. Wenn du wütend auf den Teufel bist, ist das keine Sünde. But if it is on people, wenn du auf Menschen wütend bist, it is a sin. Es ist Sünde. But you know, when Jesus spoke to Peter, als Jesus zu Petrus gesprochen hat, get behind me, Satan. Hat er gesagt, weiche vor mir, Satan. But he was talking to Peter. Aber er hat zu Petrus gesprochen. But you know, Peter's body was on the way. Der Körper von Petrus war am Weg. Was standing on the way. But Jesus did not allow that body to control him. Aber Jesus hat nicht zugelassen, dass dieser Körper. So many times we allow the body of our loved ones to control. Lassen wir zu, dass der Körper unserer we cannot say get behind me, Satan. Im Weg ist und wir können so nicht that my mother will not say I'm calling her Satan. Weil wir Angst haben, dass wir dann für verrückt oder aggressiv oder sonstiges erklärt werden. The body that is, you know, this body is almost a problem. Der Körper ist schon fast ein Problem. Look at, if you look at John 14. Johannes 14. The body, you know, Jesus' body. Der Körper von Jesus. Because of Jesus' body. Wegen Jesus' Körper. It was a problem for the disciples. Was ein Problem für die Jünger. Philip said, show us the Father. Philippus hat gesagt, zeig uns den Vater. Why? What was the problem? It was the body. Es war der Körper. Because you cannot be God. Weil du nicht Gott sein kannst. You have a body like us. You smell like us. Du you are hungry siehst like aus us. Wie wir, du riechst wie wir. Can you du hast get Hunger. Praise the Lord. Halleluja. Gentleness. Sanftmut. We have to be gentle like Jesus. Wir sollen sanftmütig sein wie Jesus. He hates evil. Das Böse hassen. He hates evil. Das Böse hassen. Love what he loves and hate what he hates. Das Lieben, was er liebt und das There Herz, was to talk to people. Es gibt eine Zeit, zu Leuten zu There sprechen. Is time to correct people. Leute zu. You know, if you refuse to correct people, wenn du dich weigerst, you don't love them, you love yourself. Leute zu verbessern, dann liebst du nicht diese Menschen und dich selbst. You know, when people speak evil, wenn Leute Böses sprechen. Praise the Lord. Halleluja. Look at verse 29 of Ephesians 4. Mm-hmm. Look at verse 29 of Ephesians 4. Epheser 4, 29. It says, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearer. Let no corrupt communication proceed. You know, when corrupt communication come out of your mouth, wenn schlechte and Worte I refuse aus eurem Mund to kommen, correct you, und ich, I don't love you. Ich mich weigere, euch zu verbessern, dann liebe ich euch nicht. Praise the Lord. Halleluja. And we are not to be offended because somebody is correcting us because of corrupt communication und wir sollten, coming out from us. Uns nicht wir sollten uns nicht darüber ärgern, dass uns Leute ermahnen, weil schlechte Worte aus unserem Mund kommen. You know, once you keep on speaking. Wenn du sprichst. Speaking the same thing and repeating it and repeating it. Und es immer wieder wiederholst. And if I am correcting you, then you say you know. Why don't you speak what you know and start speaking what you are saying? Und du dann sagst, ich weiß doch, dass es so und so ist, aber wieso sprichst du nicht das, was du weißt? Und sprichst immer nur das, was du sprichst. You know, and as you keep on speaking it. Wenn du es immer wieder sprichst, by der Glaube kommt durch das Once Hören. You speak, you are sprichst, hearing it. Du hörst es. And you are writing into your heart. Und du schreibst in dein Herz. You get it? You are writing. You see, faith comes by hearing. Der Glaube kommt durch Once das you Hören. Are speaking, you are Wenn du hearing sprichst, what you are speaking. Hörst du das, was du sprichst. Faith comes by hearing. Der Glaube kommt durch das Hören. Hearing by the word of God. Gottes Wort hören. Through the word of God, you have faith. Durch Gottes Wort hast du Glauben. Unbelief also come by hearing. Unglauben kommt auch durch das Death also come by hearing. Der Tod kommt auch durch As das Hören. As you keep on speaking death. Wenn du weiterhin Tod sprichst. You speak, you know, you might not even mean it. Vielleicht meinst du es nicht so. Am But as you keep on speaking. Aber wenn du es weiterhin sprichst. You are writing something in your heart. Schreibst du etwas in dein Herz. And you are going to believe it. Und du wirst es irgendwann glauben. Except it is aborted. Es sei denn, es wird abgetrieben. Because as you speak. Denn wenn du you sprichst, become pregnant. Wirst du schwanger. Who can understand me? Praise the Lord. Halleluja. As you speak, wenn du you sprichst, become pregnant wirst du schwanger von den Worten, you die du sprichst. Du hörst es. Der Glaube kommt durch das Hören. Unbelief kommt by hearing. Und Glauben kommt auch Death durch Hören. Kommt by hearing. Der Tod kommt Fighting auch durch Hören. People kommt by hearing. Menschen bekämpfen kommt As auch durch you Hören. Keep on speaking it, du sprichst. You are writing it. You are pregnant, es. And you are du bist schwanger und du wirst gebären. It's a matter of time. Es ist eine Frage der Zeit. Can somebody understand it? Praise the Lord. Hallelujah. Let no corrupt communication proceed out of your mouth. Let blessing, let victory, let the word of God be what come out of your mouth. Lass Segen, lass Erbauung, lass Sieg, lass Gottes Wort aus deinem Mund kommen. You know, we are some of us have been so used to. To corrupt communication. Einige von uns sind gewöhnt an schlechte Worte. You see, we are just born in home that you know you just speak anyhow. Wir sind in einem Zuhause aufgewachsen, not, wo man einfach so spricht. Trained. Wir sind nicht gut erzogen. We speak anyhow. Wir sprechen einfach anyhow. Wie wir wollen. And we, you see, and our words Unsere Worte doesn't mean anything to us. Bedeuten uns nichts. We don't even know. We don't know what it is. Yeah. But once you come to Christ's kingdom, wenn wir im Königreich Gottes sind, you need a lot. You have to learn. Musst du lernen. You now learn properly. Musst du richtig lernen, wie du sprichst. Because death and life, in Leben und Tod, they are coming from you. Kommen aus dir. Praise the Lord. Halleluja. It's about that which is good. Only Christ is good. Nur Christus ist gut. To the use of edifying. That it may minister grace unto the hearers. He may minister Christ unto the hearers. Christus Christ is our bringt. Grace. Denn Christus ist unsere Gnade. Jesus is our grace. Jesus ist unsere Gnade. He ministers to minister. Whatever is coming is to minister. I'm still learning too. Praise the Lord. Hallelujah. All of us, we are learning. Let us continue to learn. Lass uns weiter lernen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And we are to learn to get out of it. To wir müssen lernen, da rauszukommen. You know, learn to get out of it. Lern da rauszukommen. Learn to speak it. Learn to say it. And you don't, you know, praise the Lord. And don't be angry when people come to you and say, no, it's wrong. Und seid auch nicht wütend, wenn Leute euch ermahnen. You see, just love it and say thank you. Liebt es und bedankt euch für diese Erinnerung. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Galatians 5 again. Galater 5. Verse 22. But the fruit of the Spirit is love, God kind of joy, God kind of peace, God kind of long suffering. Then we have talked about gentleness, then goodness, God kind of goodness. Gutmütigkeit. It's not the goodness of this world. Nicht die Güte dieser Welt. Accept evil. Indem man das Böse compromise with evil. Kompromisse mit what dem Bösen your parents we call good. Das, was deine Eltern that you nennen, listen to them, dass du ihnen join gehorcht, them to do that evil. Und das Böse zu tun. You see, join them to disobey the word of God. Und mit ihnen das That's Wort missachtest, das nennen sie gut. Never listen to Christ. Nicht listen zuhören, to them. Sondern den Menschen zu werden. They'll be quoting, you see. Obey your parents so that your life will be long. What gives us life? Jesus life. If we have Jesus life, we don't have the natural life. Was gibt uns das Leben? Jesus zu sein. Can you get it? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I have Jesus life. He gives me life. He is my mother. He is my father. Er ist Mutter und Vater. Er ist alles für mich. Praise the Lord. I have his own life right now. Ich habe sein eigenes Leben. So nobody can cut my life short. Deswegen kann niemand mein Leben verkürzen. The life of Christ is no sin. Is the life that defeated Satan. Das ist das Leben, was who can who cut life short? Is Satan. Der Teufel verkürzt Leben. Aber er hat keine Kontrolle über das neue Leben, was ich jetzt habe. Ich habe das Leben von Christus. Amen. Halleluja. They will want to condemn you. Sie wollen dich verurteilen durch ihre Worte. Erinnere dich daran, wer du bist. Dass du ein Kind Gottes bist. Halleluja. Amen. Gottes Glauben. The kind of faith and not natural faith. Nicht der natürliche Glauben. The kind of meekness. Gottes meekness is accepting everything of Christ. Nämlich alles von Jesus Christ akzeptieren. You are zero. Sagt, don't believe it, you are zero. Dass du ein Nichts bist, wirst du ein Nichts. Wenn du sagst, du bist der Größte, dann glaub, dass du der Größte bist. Don't pick and choose what you want. Entscheid dich nicht selbst, was du willst. Temperance. Praise the Lord. Halleluja. Selbstbeherrschung. Then also, against all, there is no law. Amen. Amen. Then in verse 24 it said, and they that are Christ have crucified the flesh with the affection and lust. Crucify the flesh. Die haben das Kreuz you learn to choose Christ. Die haben das Fleisch gekreuzigt. You learn to go to him. Du lernst, you learn zu ihm zu gehen. To remind yourself of him. Dich an ihn zu erinnern. That's how you crucify the flesh. So kreuzigst du das Fleisch. You learn to remember Christ. Lern dich immer an Christus zu erinnern. Oh Lord, always put him in consideration. Consider Christ. Bedenke immer Christus. He said, consider him. Bedenke immer Christus. Consider him. Look at him. You see, always let your you see the author and the finisher of our faith. Look unto Jesus. Of Jesus. You see, always. You see, as you keep on looking unto him, connecting him to him, mit allem verbindest, kreuzigst du dein Fleisch. It's not by cutting your body that you crucify your flesh. Du kreuzigst dein Fleisch, indem du dir selbst. Some people they blade and be cutting their body. That is the money. Leute versuchen sich selbst zu verletzen, versuchen damit ihr Kreuz zu, ihr Fleisch zu kreuzigen, aber das ist Teufel. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Are the fruit of the Spirit. And also his rest is our inheritance. Die Frucht des Geistes und seine Ruhe ist unser Erbe. You see, all the fruit of the Spirit, including his rest, auch seine Ruhe, is our inheritance. Ist unser Erbe. His freedom is our inheritance. Seine Freiheit ist unsere, his unser motive Erbe. Is our inheritance. Sein Motiv ist unser Erbe. You see, his value. Ist you see, it's no longer the natural value. What the natural people value. Nicht mehr das, was die natürlichen Menschen wertschätzen. Sie schätzen das Feiern. You know them. You know what they value. You know what? You just think of it. Remember, you know they value celebrating flesh, the flesh. Sie schätzen das Feiern. You see, birthday party. What the other party? You see, they're celebrating themselves. Sie selbst zu feiern. We value celebrating Christ. Alia. Praise the Lord. You see, that is why we are not even provoked when they don't invite us to any celebration. We just rejoice. We love it. We are not nicht, wenn sie uns nicht einladen. You know, if you are one of them, they will invite you. Wenn du einer von ihnen bist, but if you are not one of them, they will never invite you. Bist, wird man dich I don't nicht mehr einladen. If they refuse to invite you. Deswegen rejoice. Provoziert, wenn man dich nicht einlädt. It's because you have chosen Jesus. Es war Jesus. If not, they will invite you. Also sonst hätte dich eingeladen. You see that they did not invite you. You see, we help you to know that they know. We tell you that you are now of another level. Das zeigt jetzt, dass du in einem neuen Level bist, nicht mehr in ihrem eigenen. Praise the Lord. Halleluja. You see, when you hear their celebration, just say, Father, thank you. Wenn du hörst, wie sie feiern, bedanke dich einfach beim Vater. That I can choose you. Dass du dich für ihn entschieden hast. That you are love. You, the Holy Ghost. Through the Holy Ghost, I am able to choose you. dass ich durch den Heiligen Geist mich für dich entscheiden kann. Danke, Vater. He said we have to rejoice in persecution. Wir sollen uns freuen in der Verfolgung. Es ist Teil der Verfolgung. You see, because if it's not Jesus, it is not Jesus. They could have even invited. Aber wenn es nicht Jesus wäre, hätte man ihn eingeladen. They will come and visit you. They go to visit other, but they will not come to you. Man sucht andere, aber dich besucht man nicht, weil du dich für Jesus entschieden hast. The Bible says rejoice. Die Bibel sagt, freut euch. Amen. You see, his freedom, his motive, his value, his weapon. Seine Waffen. His result. Seine Ergebnisse. You see, he's been inherited his weapon. Wir haben seine Ergebnisse. His weapon, all his weapons. Und Waffen geerbt. The weapon of love. Die what Waffen kind of love? Der, seiner Liebe, Gottes you Liebe. You see, and his result. Seine Ergebnisse. Is our inheritance. Das ist unser Erbe. You know, 2 Corinthians 10:4 talk about our weapon are not carnal. In 2. Korinther 10, he said our weapons are not carnal. Dass die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. We now have another weapon. Wir haben neue Waffen. Can you get it? Look at, let's go there. Praise the Lord. Halleluja. 2 Corinthians 10, verse 4. 2. Korinther 10, Vers 4. We have another weapon. Wir haben seine Waffen. You know when your father have weapons before he died, you are going to inherit that weapon. Wenn dein Vater Waffen hatte, wirst du diese Waffen erben. There are natural weapons. There are also the weapon that you know your father's behavior. You see how he keep manners with others. Auch das Verhalten deines Vaters. You know there are some weapons that you have. Das sind Waffen, die du hast. That you use to fight. Mit denen man kämpft. Somebody offends you, you will not speak to that person. Jemand hat dich verärgert und du redest mit der Person nicht mehr. Das ist eine Waffe. Satan's weapon. Die Waffe des Teufels. I will not speak again. Ich werde nicht mehr sprechen. Never is light in your mouth, you see. I will not talk to her. You see, you are using a weapon. Du hast eine fleischliche Waffe. That you inherited from your father, that Satan. Die von deinem Vater geerbt hast, vom Teufel. Miles, keeping miles. Leute ignorieren. Then in verse, look at from verse 3. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. We don't fight after the flesh, though we have a body. Wir kämpfen nicht nach dem Fleisch, obwohl wir in einem Körper leben. He said, for the weapon of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Our weapons are not carnal. Unsere Waffen sind nicht fleischlich. This war today, they have carnal weapons. Diese Welt hat fleischliche Waffen, die wir von Satan, die sie von ihrem Vater geerbt haben, vom Teufel. Carnal weapon. Fleischliche Waffen. Revenge. If you do, Rache. If you do me, I do you. That's a weapon. You are using weapon. Dass man ständig Rache an anderen ausübt. You know, we also use weapon. Wir benutzen auch Waffen. A God kind of weapon. Aber Gottes Waffen. You see, if you unconditional love is a weapon. Liebe ist eine Waffe. You know, when somebody hates you, you still love that person. You are using weapon. Dennoch. It's the weapon that this world cannot understand. Seine Waffen, die diese Welt nicht funktioniert, verstehen kann. Praise the Lord. Halleluja. You see, it's another weapon that is not the weapon of this world. Die nicht die Waffe, die they think you are not fighting. You Sie are denken, fighting. Du kämpfst nicht. Like you are fighting with another weapon. Aber du kämpfst mit einer anderen Waffe. The weapon, Christ's weapon. Die Waffe von Christus. Praise the Lord. Halleluja. I said also in verse 5, casting down imagination and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. What you allow to come in. Was du reinlässt. You know, thoughts can come in. Gedanken können reinkommen. But you don't allow them to stay. Aber lässt nicht zu, dass sie bleiben. It's like a bell. Bird, you know, bird. Wie ein Vogel. Bird can, you cannot prevent bird from flying over your head. Du kannst nicht verhindern, dass ein Vogel über deinen Kopf fliegt. You are not in control. Das kannst du nicht kontrollieren. But you can prevent it from building a net on your head. Aber du kannst ihn davon abhalten, dass dieser Vogel auf deinem Kopf ein Nest baut. If you come want to build a net on your head, wenn you er kommt und auf deinem Kopf ein Nest bauen will, so kannst du also sagen. Genau sind Gedanken. Thoughts can come. Gedanken but you kommen. Don't let them give birth. Also lässt nicht you zu, dass sie Gedanken Eier legen. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Know the difference between the old and the new. Kennen den Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen. Amen. Amen. Okay. Daniel. Praise the Lord. Hallelujah. Daniel, can we even go there today? Amen. Amen. The natural people are after dreams. Die natürlichen Leute sind hinter Träumen. You know, Daniel interpreted dreams. Daniel hat Träume gedeutet. And you know, for years I love to interpret dreams. Und jahrelang habe ich es gemacht, Träume zu deuten. I love it. I said, hey, look at Joseph. Just be there, just tell you. You know, this even that Joseph was even little. Das von Joseph war so compared to Daniel's own. Im Vergleich zu das, was... You know, the Daniel's dream. Daniel's Traum. There you see, the king's dream. That Daniel, you know, Daniel have to tell the king the dream. Daniel... Then the interpretation. Wurde aufgefordert, dem König erstmal zu sagen, was er geträumt hat, und dann das, was er geträumt hat, zu deuten. You know, if I dream, I tell you the dream. Wenn ich träume und dir dann diesen Traum erzähle, then I tell you interpret it. You can interpret it in different ways. Deute ihn mir bitte. Dann kannst du ihn auf unterschiedliche But Weise if I deuten. Tell you, tell me what I dreamt of. Und wenn ich dir sage, you know that is a problem. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was ich geträumt habe heute. Sag mir bitte, was ich geträumt habe. That was Erzähl's mir. What they were facing. Das hatten sie vor Augen. The book of Daniel. Daniel 1, Daniel 2. Please read it at home. Lest euch das dort durch. Daniel 1 und Daniel 2. If you have read it, du hast schon mal gelesen, lies es nochmal. Tell me the dream. Erzähl mir, was ich geträumt habe. You know, the king was, let me say, clever. Der König war intelligent. You know, that of Joseph, that king told Joseph the dream, then Joseph now interpreted it. Der König hat Joseph den Traum erzählt und Joseph hat den Traum gedeutet. But that of Daniel, Aber Daniel the king said, if the wise men, if their soothsayer or whatever cannot tell him the dream, they should all be killed. Hat gesagt, wenn meine Hellseher und Magier mir nicht sagen können, was ich geträumt habe, werden sie alle sterben. Kill all of them. Alle sollen getötet werden. Daddy, thank you. We stop here. We continue from here on. On Sunday. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.